Kalkulieren und berechnen alles dafür versprechen. Kalkulieren und berechnen alles dafür versprechen. Kalkulieren und berechnen alles dafür versprechen. Liebe ist wirklich entschieden. Doch nehm ich nur, so kann ich nur gehen.